Sie haben ihn für tot gehalten. Aber wie wir hören, lebt er noch. Aufmachen! Aufmachen! Sie hören es! Er braucht Hilfe! Nein. Ja, wenn Sie zu feige sind, ihn zu öffnen, dann werde ich es tun. Er will den Vampir hereinlassen. Nehmen Sie das Kreuz, Peter. Es wird uns schützen. Das Kreuz! Ins Feuer damit! Sind Sie verrückt geworden? Warum werfen Sie das Kreuz ins Feuer? Aus dem gleichen Grund, aus dem ich jetzt die Tür öffne. Am nächsten Morgen wacht Nadja neben einer immer noch betäubten Tilly auf. Hallo, Schätzchen. Sie haben es erraten, junger Freund.